Die russische Internet-Homepage irkutsk-blogspot.ru brachte jüngst das unvergängliche klassische Werk des verehrten Genossen Kim Jong-un »Lasst uns mit revolutionärer ideologischer Offensive dem endgültigen Sieg näher rücken« in vollem Wortlaut.